Português do Brasil. Feira Livre. Die neuen Wörter dieser brasilianischen Seite sind fast alle auch in Portugal gebräuchlich. Deshalb mache ich es hier anders als sonst und sage Ihnen jeweils, welche Wörter nur in Brasilien verwendet werden. Wochenmarkt. Nur brasilianisch. A Feira Livre. Wöchentlich. Semanal. Gemüse. As verduras. Fleisch. A carne. Hähnchen. O frango. Blume. A flor. Essen. Comer. Fleischpastete. O pastel de carne. Frisch gepresster Zuckerrohrsaft in Brasilien. A garapa. Oder o caldo de cana. Herr als Anrede in Brasilien. Seu. Tomate. O tomate. Geben Sie mir brasilianisch. Me dê. Süßigkeit. O doce. Bonbon, nur brasilianisch. A bala. Konditorei, nur brasilianisch. A confeitaria. In den Supermarkt einkaufen gehen, nur brasilianisch. Fazer supermercado.